ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ruft Wiebert, ruft Wiebert, ruft Wiebert iz zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ruft Wiebert iz zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Lasst grünen euch schauen, ruft Wiebert iz zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ruft Wiebert, ruft Wiebert, ruft Wiebert iz zu. Es lebe der Herzog! Es lebe der Herzog! Es lebe der Herzog! Es lebe der Herzog in Siegen und Ruh! Es lebe der Herzog in Siegen und Ruh! Es lebe der Herzog in Siegen und Ruh! Es lebe der Herzog in Siegen und Ruh! Es lebe der Herzog in Siegen und Ruh, in Siegen, in Siegen und Ruh. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ruft Wiebert, ruft Wiebert, ruft Wiebert iz zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen. Ruft Wiebert iz zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen, lasst grünen euch schauen, ruft Wiebert iz zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünen euch schauen, ruft Wiebert iz zu.